Auf der Grundlage einer einzigen Zahl ziehst du voreilig den Schluss, dass ich... Manchmal entschlüpft dir eine scheinbar zufällige Zahl. Oft merkst du das wahrscheinlich nicht mal. So auch bei der Aufnahme, die Peter Anderson mir vorgespielt hat. Ich hab's mit eigenen Ohren gehört. Wenn du willst, spiele ich dir meinen Handymitschnitt vor. Seine Lippen öffnen sich zu einem Grinsen, wobei wieder das verschlissene Gebiss sichtbar wird. Er knirscht mit den Zähnen, denkt sie. Natürlich. »Ich würde dich nur ungern wegen dieser falschen Anschuldigung melden, Ella. Du warst eine gute Kollegin, ich hätte mir keine bessere wünschen können, aber wenn du auf deiner Meinung beharrst, habe ich keine Wahl. Du kannst die Stimme des Anrufers unmöglich erkennen, niemand könnte das, weil sie durch irgendeinen Trick verzerrt ist.« »Ja, das stimmt. Aber woher weißt du das eigentlich?« Er blinzelt und zögert ganz kurz. »Weil ich ihn gefragt habe«, sagt er dann. »Anderson, ich habe mit ihm gesprochen.« »Nicht während ich mit dir zusammen war?« »Nein, von hier aus, per Telefon.« »Ob er das wohl bestätigen wird?« »Ich bestätige es doch gerade.« »Trotzdem werde ich ihn danach fragen, wenn ich muss. Aber wir wissen beide, was er sagen wird, oder?« Gilbert erwidert nichts, er starrt sie an wie eine Fremde. »Und wahrscheinlich empfindet er das gerade auch, denkt sie.« Sie deutet auf die Stühle. »Zählst du die? Oder stellst du sie auf und zählst die Schritte zwischen ihnen?« »Ich glaube, du solltest jetzt lieber gehen.« »Wenn du zählst, sehe ich manchmal, wie deine Lippen sich bewegen. Es gibt sogar einen Namen dafür, Arithmomanie.« »Raus hier. Denk drüber nach, was du da sagst. Und wir sprechen darüber, wenn du nicht mehr derart überdreht bist.« Mit einem Mal ist Ella zu müde, als dass sie stehen bleiben könnte. Wer hätte gedacht, dass solche Konfrontationen derart erschöpfend sein können? Sie setzt sich und legt ihre geöffnete Umhängetasche auf den kleinen Schreibtisch. Darin steckt ihr Handy und zeichnet alles auf. »Außerdem hast du Drogen in Coughlins Wagen geschmuggelt. Vor der Highschool.« Er zuckt zurück, als hätte sie ihm einen Faustschlag verpasst. »Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung!« »Ungeheuerlich ist, dass du es getan hast. Coughlin hat Verdacht geschöpft, weil seine Aushilfe gesehen hat, wie du deinen Wagen hinter die Schule statt auf den Lehrerparkplatz gestellt hast. Daraufhin hat er seinen Wagen durchsucht, den Stoff gefunden und mir ausgehändigt.« »Was? Wann?« »Ich habe mich in Great Bend mit ihm im Café getroffen, nach dem Gespräch, wo er uns aufgefordert hat, ihn zu verhaften. Das konnten wir da nicht, und jetzt dürfen wir es immer noch nicht, wie du in Wichita bestimmt erfahren hast.« »Er ist ein Lügner, und du bist mir in den Rücken gefallen, danke, Frau Kollegin!« Sie wird rot, das lässt sich nicht verhindern. Gilbert fährt sich mit beiden Händen durch die dichte, aber schwindende Matte. »Falls sich Drogen in seinem Wagen befunden haben, hat er die selbst da deponiert. Er ist durchtrieben. Oh, ja, und wie? Hast du ihm seine Behauptung tatsächlich abgenommen?« Gilbert schüttelt den Kopf. Sein Tonfall ist mitleidig, doch in seinen Augen sieht sie nackten, unverhüllten Zorn. »Vor dem Mann da muss ich mich in Acht nehmen«, denkt sie. »Da hat Coughlin völlig recht.« »Ich hatte keine Ahnung, dass du so leichtgläubig bist, Ella. Hat er dich etwa auch von seiner Traumstory überzeugt? Stehst du jetzt auf seiner Seite?« »Ich habe mit Trooper Colton gesprochen.« Das lässt ihn verstummen. »Coughlin hat sein Namensschild gesehen. Ich habe Colton angerufen und ihm gesagt, ich wüsste, wer die Drogen versteckt und die Wagendurchsuchung eingefädelt hat. Aber wenn er mir sagen würde, welche Rolle er dabei gespielt hat, würde ich ihn nicht melden, womit er einverstanden war.«